erträumt mir, was alles versäumt hier. Nun bin ich verdammt, mir bleibt nur Einsamkeit und für alle Zeit stehe ich bereit, dass der Tod mich dann